Ich lieg im Dreck, sink ins Meer. Wieg 10 Tonnen, bin leer. Dreh mich im Kreis, seh nichts mehr. Jeder Weg führt wieder hierher. Mal meine Wand an, schlaf in Schlaf. Bin müde und krank, schlaf in Tag. Lieg flach, rotz mich in mein Grab. Geier auf dem Dach, warten auf was. Ruf mich nicht an, ich bin tot. Meine Haut grün, die Augen rot. Lad mich nicht ein in da, wo ich hingeh. Regnet es bloß, die Wand ist lang und zu hoch. Der Graben tief und zu groß. Doch irgendwo aus dem Nichts ein Blick, für den es sich lohnt. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Ist mehr Abwechslung. Trying to hold, but there's nothing to grab. Musik jetzt. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Täglich liest man in der Zeitung von spontanen Explosionen. Man blättert um und denkt im Stillen, das Schicksal wird mich sicherlich verschonen. Ich frage sie. Nee, ich frag sie. Wie konnte so etwas geschehen? Mein Baby war mein Ein und Alles. Und unsere Nu, sie war auch schön. Sie hatte einen süßen Körper, so wie der eine von den Krux. Wie hieß er noch? Dörper. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Man kann sagen, ich bin ziemlich irritiert. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich rief sofort die Polizei an und sagte, komm so schnell vorbei, Mann. Meine Freundin ist passé. So wie ein China-Böller-Dee. Sie flog mir plötzlich um die Ohren. Kein Wunder, dass ich traurig bin. Ich hab nicht nur eine Frau verloren. Nein, auch die Bettwäsche ist hin. Ich wollte sie gerade küssen, da gab es einen Knall. Daneben lag sie neben mir, jetzt liegt sie. Raum verteilen. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Zum Glück trug ich einen Integralhelm, darum ist mir nichts passiert. Wer konnte ahnen, dass sie so reagiert? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Oh. here's a chant for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad and showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes to groove. So come on, fatso, and just bust the move. And you're wishing someone could cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places. No fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a light of hope. So don't hang yourself with a celibate rope. New movie's showing, so you're going. Could care less about the five you're blowing. Theater gets dark just to start the show. Then you spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow, she says hello. Come sit next to me, you fine fellow. You run over there without a second to lose. And what comes next? Hey, bust a move. They can seem witty. Tell a funny joke just to get some play. Then you try to make a move and she says no way. Girls are faking, goodness saking. They want a man who brings home the bacon. Got no money and you got no car, then you got no woman. And there you are. Some girls are sadistic, materialistic. Looking for a man makes them opportunistic. They're lying on the beach perpetrating a tan so that a brother with money can be their man. So on the beach you're strolling, real high rolling. Everything you have is yours and not stolen. A girl runs up with something to prove. So don't just stand there and bust the move. You want it, you got it. You want it, baby, you just got bust the move. You want it, you got it. You want it, baby, you break it got down for me, fellas. Der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Example of a love. something that you never had. Oh, baby, if you let me, I can help you out with all of that. Yeah.

In the sun, I'm never done.